Intermezzo 3. 7. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich eine Patientenverfügung mitgebracht habe. Hier ist eine Kopie, damit Sie die gleich in Ihre Akten legen können. Ja, das ist gut. Haben Sie die Verfügung selbst geschrieben? Mit meinem Sohn zusammen. Er hat für sich selbst auch schon eine verfasst. Haben Sie sich denn vom Hausarzt oder einem Anwalt beraten lassen? Es gibt auch gute Tipps auf der Seite des Bundesjustizministeriums. Ach, wissen Sie, ich weiß ja genau, was ich will und was nicht. Und was möchten Sie zum Beispiel auf keinen Fall? Ich möchte Ihrer Apparatemedizin nicht hilflos ausgeliefert sein. Und an so einer Maschine über Wochen und Monate dahin vegetieren. Wissen Sie, ich habe miterlebt, wie meine Schwiegermutter mit ihrem Brustkrebs ein ganzes Jahr gelitten hat. Und das will ich auf jeden Fall vermeiden. Das kann ich gut verstehen, wenn Sie ein solches Leid gesehen haben. Und da hängt man ohnmächtig an den Maschinen, das will ich auf keinen Fall. Wenn wir Sie morgen operieren, werden Sie auch einem Beatmungsgerät hilflos ausgeliefert sein. Na, das ist ja ganz was anderes. Da werde ich ja operiert, um geheilt zu werden. Danach ist die Leistenherren ja weg. Meine Verfügung gilt ja für den Fall, dass ich sozusagen keine Chance mehr auf ein erträgliches Leben habe. Können Sie sich vorstellen, mit wie vielen Patienten ich schon gesprochen habe und dass es erheblich voneinander abweichende Vorstellungen vom erträglichen Leben gibt? Meinen Sie? Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich denke, so etwas wie unwürdiges Leben oder würdelos dahinsiechen, das sehen doch alle gleich, oder? Man benutzt dieselben Begriffe, meint aber etwas ganz anderes damit. Manche sagen, dass ihr Leben unwürdig sei, wenn sie querschnittsgelähmt wären. Andere könnten damit leben. Der Nächste findet, dass Bettlägerigkeit wie ein Dahinsiechen sei, während es vielen anderen darum geht, ihre geistigen Fähigkeiten zu behalten. Naja, und bei so einer Leistenoperation wird ja wohl auch nichts passieren, oder? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei der Operation in eine lebensbedrohliche Situation kommen, ist äußerst gering. Ich kann Ihnen nur sehr ans Herz legen, Ihre Patientenverfügung noch einmal kritisch zu überarbeiten und schwammige Formulierungen möglichst zu vermeiden. Nur so kann so eine Patientenverfügung uns Ärzten auch helfen, nach Ihrem mutmaßlichen Willen zu handeln.